Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit musikalischen Visitenkarten und mit Erkennungsmelodien. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Das war die Erkennungsmelodie des Quartetts Pension Winnetou. Und die heißt natürlich genauso wie die Band und findet sich am Ende der leider einzigen LP von Pension Winnetou aus dem Jahr 1984. Pension Winnetou, das war Wieten Vito Bass, Rainer Winterschladen Trompete, Georg Grisloff Gitarre und Dietmar Hippler Drums. Wieten Vito war auch der Bassist der Band, die davor zu hören war. Ja, ja, ja heißt die Band und der Track zu finden auf dem gleichnamigen Album aus dem Jahr 1982. Der Schlagzeuger des Trios war Frank Samba, die Sängerin Julie Jigsaw. Die Amerikanerin aus Texas schrieb auch den Text des Titelsongs von Ja, ja, ja, inspiriert von dem Bericht eines Musikers von Pyrolator über die Lehren von Gurdjieff. Um musikalische Visitenkarten geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Dr. Nerve heißt die nächste Band, und der Begrüßungstrack von ihrem 97er Album heißt Nerve Way Number 8. Another sky? Yeah, go ahead. Okay. Okay. zwei Bands aus den USA mit musikalischen Visitenkarten. Dr. Nerve überreichten eine Karte, auf der Nerve Wear Number 8 steht, der erste Track ihres 97er Albums Every Screaming Ear. Und gerade eben hieß das Motto Meet the Curlews. Und das ist ein Track vom letztjährigen Album des Quintetts Curlew um den Saxophonisten George Cartwright. Der hat dieses Stück auch komponiert. Chris Parker spielte Piano, Fred Challoner Bass, Bruce Golden Schlagzeug, Davey Williams Gitarre und George Cartwright, wie gesagt, Saxophon. Hier ist die Titelmelodie einer amerikanischen TV-Krimiserie. Johnny Staccato heißt der Held und die Serie. Und hier ist Buddy Morrow and his Orchestra anno 1960 mit der Titelmelodie. Thank you. nada más. Y se ni hasta olvidó que en Cuba yo fui su cuchi. Fui la gran mademoiselle que blondas hay ahí, París. Y hasta en Hollywood, yes, yes, oui, oui. Yo soy mamsel, pero mamsel Elsa. Yo soy mamsel, pero mamsel Elsa, do it yourself. Caballero, ahí acaba de entrar Guatuz, ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatuz, el hombre más guapo de La Habana. Guatuz, Guatuz. ¿Qué quiere? Oye, me dicen que tú eres guapo. A mí, todo me tiene miedo. No me digas que a ti te tiene miedo, porque yo sé que me fajo con cualquiera. Más grande que yo no hay ninguno. Ah, ah, ah, vamos a fajarnos. Cuando quieras. Nos fajamos, Guatuz. Ah. Nos bebemos la tarde aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Nada. Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti. Palo nada más. Todo el mundo te tiene miedo en La Habana, caballero, pero yo... ¿Qué no, bien tengo yo? A mí no me importa que tú tengas 7 pies. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, Guatuz? Se va a pagar con Guatuzzi. Ah, ah. ¿Pero por qué? ¿Le tienen miedo a Guatuzzi? 7 pies, grande y feo, a no, correr todo el mundo. No le tenga miedo a Guatuzzi, muchacho. El que no huye, corre. No, que va. Cuando Guatuzzi llega y dice, yo soy guapo, usted seguía saca 100 malletes y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que a mí sí que no como ese cuento. Y se vea que Guatuzzi se aplaca y se va para allá, porque Guatuzzi es para que... Bla, bla, bla, bla, bla, bla, caballero, así que... Um musikalische Visitenkarten geht's heute nach dem Soundcheck vom Deutschlandfunk. Gerade war eine amerikanische Trilogie aus den Jahren 1956 bis 63 zu hören. Los ging's mit der Titelmelodie der Krimiserie Johnny Staccato aus dem Jahr 1960. Danach gab es ein Selbstporträt von Eartha Kitt. 1956 nahm sie den Song Mademoiselle Kitt auf. Intellektuell und schick sind einige der Attribute, die sie sich in diesem Song nachsagen kann, und Global Artist. Und das war sicher nicht übertrieben. Eartha Kitt hat überzeugend in französischer, spanischer, türkischer und englischer Sprache gesungen. Abgerundet wurde die Trilogie mit der Hommage an einen ganz bestimmten Tanz, und zwar El Watusi. Ray Barretto war es, der gerade damit zu hören war. 1963 nahm er El Watusi auf, und 2 Jahre zuvor hatte den Song schon eine andere Band gespielt, oder vielmehr einen anderen Song, der aber demselben Tanz gewidmet war. The Watusi hieß es dann, und die Band, das waren The Vibrations. Jetzt wird aber noch ein anderer Tanz vorgestellt. Es empfiehlt sich, dabei an die Bewegung von Enten zu denken. Jackie Lee 1965 mit The Duck. Mm-hmm. der ersten Soundcheck-Stunde vom Deutschlandfunk hatten wir schon über den Mann gesprochen, der wahrscheinlich den Rekord hält mit Songtiteln, in denen sein eigener Name auftaucht. Von Bo Diddley ist die Rede. Und hier ist noch ein Track von ihm, diesmal kurz und bündig Diddling. Anno 1960 von dem Album Bo Diddley is a Gunslinger, der Track Diddling. Hier ist Musik und ein Selbstporträt von einem anderen Gitarristen, Hank's Dream heißt die Nummer. Heißt dieses Instrumental. Der Namensgeber ist nicht Hank Williams, sondern der Gitarrist Hank Garland. Zusammen mit seinen Sugarfooters nahm er dieses Instrumental auf 1957 in Nashville, Tennessee. Veröffentlicht wurde die Nummer damals nicht, erst 35 Jahre später auf einer schönen Sammel-CD mit Hank Garland-Nummern, die das deutsche Label Bear Family Records veröffentlichte. 1992 war das. Musikalische Visitenkarten geht's heute nach dem Soundcheck vom Deutschlandfunk. Gleich stellt sich eine amerikanische Sängerin vor, danach gibt es die Ouvertüre des Debütalbums eines Septetts aus Chicago und danach erweist dann noch ein großer Jazzer einem Kollegen seiner Band eine große Ehre. Er benennt gleich ein ganzes Stück eines seiner epochalen Alben nach diesem Musiker. But ladies first. My mother said that babies come in bottles. But last week she said they grew on special baby bushes. I don't believe in the stalks either. They're all in the zoo, busy with their own babies. And what's a baby bush anyway? Thank you. Um musikalische Visitenkarten geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Die Nummer gerade heißt so wie der Gitarrist, der da gefeatured wird, John McLaughlin. Der Track findet sich auf dem Miles Davis-Album Bitches Brew von 1970. Davor gab es den Track Introduction, zu Deutsch etwa Vorstellung, die erste Nummer vom ersten Album der Chicagoer Band The Flock. Vor dem Schlussakkord der ganzen Band spielten sich der Geiger Jerry Goodman und der Gitarrist Jerry Glickstein durch ein Potpourri von musikalischen Stilen zwischen Ballade, Folklore, Free Jazz und E-Musik. 1969 war das. Los ging diese Trilogie mit Barbara Streisand und My Name is Barbara, eine Miniatur, die Leonard Bernstein extra für sie komponiert hatte. Hier ist der Saxophonist Roland Razan Kirk zusammen mit dem Organisten Jack McDuff. Kirk's Work heißt die Nummer. Thank you. zwei Soundcheck-Stunden mit musikalischen Visitenkarten gehen so langsam zu Ende. Das waren gerade Roland Rathern Kirk und Jack McDuff mit Kirk's Work von der gleichnamigen LP aus dem Jahr 1961. Joe Benjamin spielte Kontrabass und Arthur Taylor Drums. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss noch Charles Mingus, diesmal nicht am Kontrabass, sondern als Pianist. Myself, When I'm Real, Charles Mingus, 1963.